Abschnitt 49 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Am dritten Verhandlungstage wurde unter allgemeiner Spannung die 14-jährige Hedwig Schmidt als Zeugin aufgerufen. Es war ein hübsches, elegant gekleidetes, vornehm aussehendes Mädchen. Die Zeugin bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, sie sei mit dem jetzigen Handlungslehrling Franz Werner bekannt. Dieser habe sie einige Male begleitet und auch mehrfach in der Wohnung ihrer Eltern verkehrt. Aus Anlass ihres vielen Zusammentreffens mit Werner sei dieser von Mitschülern und Mitschülerinnen scherzhaft Hedwig genannt worden. Ein unanständiger Verkehr zwischen ihr und Werner habe aber niemals stattgefunden. Vorsitzender: Es wird behauptet, Werner und Katharina Zimmermann seien einmal in deiner elterlichen Wohnung bei dir zu Besuch gewesen. Da soll Werner die Katharina so gejagt haben, dass letztere einen vollen Wassereimer umgeworfen habe. Zeugin: Das ist unwahr. Vorsitzender: Kannst du mit gutem Gewissen sagen, dass das nicht wahr ist? Zeugin: Jawohl, mit gutem Gewissen. Vorsitzender: Ist an diesem Tage auch nichts Unanständiges passiert? Zeugin: Nein, niemals. Vorsitzender: Auch nicht zwischen Werner und Katharina Zimmermann? Zeugin: Auch nicht. Die Zeugin bekundete weiter auf Befragen, sie sei am 17. Januar zum Propst bestellt worden. Der Propst habe sie aufgefordert zu gestehen, dass sie mit Franz Werner unanständigen Verkehr gehabt habe. Werner habe bereits alles eingestanden und auch unterschrieben. Dabei habe der Propst ein Schriftstück vorgewiesen, in dem Werner eine solche Erklärung unterschrieben hatte. In dem Schriftstück sei der unanständige Verkehr in allen Einzelheiten mit größter Genauigkeit geschildert worden. Jede auch nur andeutungsweise Mitteilung hierüber muss aus Schicklichkeitsgründen unterbleiben, der Verfasser. Der Propst habe auch gesagt, sie habe von Werner ein hässliches Lied gelernt, das mit den Worten beginnt: Mensch, gedenke. Sie habe wahrheitsgemäß geantwortet, sie habe das Lied wohl einmal von einem Knaben auf der Straße, aber nicht von Werner gehört. Inzwischen sei der Propst in ein anderes Zimmer gegangen und habe Katharina Zimmermann vernommen. Sehr bald habe sie ein heftiges Schreien und Schläge gehört. Gleich darauf habe der Propst sie in das Zimmer gerufen. Dort sei die Zimmermann gewesen und habe heftig geweint. Vorsitzender: Hast du auch geweint? Zeugin: Ja. Vorsitzender: Weshalb weintest du? Zeugin: Weil ich etwas unterschreiben sollte, was nicht wahr war. Vorsitzender: Bist du vom Propst geschlagen worden? Zeugin: Nein. Vorsitzender: Was sagte der Propst? Zeugin: Er sagte, die Zimmermann hat bereits eingestanden und unterschrieben. Ich solle auch unterschreiben. Vorsitzender: Hat der Herr Propst nicht gesagt, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich habe etwas anderes zu tun, nun unterschreibe, was du willst, unterschreibe nur, wie es gewesen ist, ob es wahr oder nicht wahr ist? Zeugin: Nein. Vorsitzender: Du hast aber bei dem Herrn Untersuchungsrichter gesagt, der Propst habe geäußert, unterschreibe, ob es wahr oder unwahr ist? Zeugin: Das ist nicht richtig. Der Herr Propst gab mir die Feder in die Hand und sagte, ich solle unterschreiben, dass es wahr ist. Vorsitzender: Hast du das auch getan? Zeugin: Jawohl. Vorsitzender: Kannst du mit gutem Gewissen sagen, dass zwischen dir und Werner nichts Unanständiges vorgekommen ist? Zeugin: Jawohl, mit gutem Gewissen. Vorsitzender: Du weißt doch, wenn doch etwas vorgekommen wäre und du würdest es bestreiten, dann würdest du eine große Sünde begehen. Zeugin: Das weiß ich, es ist aber nichts vorgekommen. Vorsitzender: Hast du Herrn Propst gebeten, es nicht deiner Mutter mitzuteilen? Zeugin: Nein, der Herr Propst sagte, er werde es meiner Mutter sagen. Vorsitzender: Was hast du dazu gesagt? Zeugin: Nichts. Vorsitzender: Hat der Herr Probst euch nicht aufgefordert, ihn um Verzeihung zu bitten? Zeugin: Jawohl. Vorsitzender: Hast du das getan? Zeugin: Ja. Vorsitzender: Hat er euch nicht auch aufgefordert, ihm einen Kuss zu geben? Zeugin: Jawohl. Vorsitzender: Hast du dem Herrn Probst einen Kuss gegeben? Zeugin: Jawohl. Vorsitzender: Hat die Zimmermann auch dem Herrn Probst einen Kuss gegeben? Zeugin: Jawohl. Vorsitzender: Hat euch auch der Herr Probst einen Kuss gegeben? Zeugin: Ja, mehrere. Die Zeugin erzählte darauf: Nachdem auch ich das Schriftstück unterschrieben hatte, sagte die Zimmermann: Ich habe unterschrieben, es ist aber doch nicht wahr. Darauf hat der Probst die Zimmermann heftig geschlagen und mich und die Zimmermann Heuchlerinnen und Säue genannt. Alsdann legte der Probst mich und die Zimmermann auf die Erde und sagte: Nun tut mit mir, was ihr mit Werner getan habt. Wir haben abgewehrt und gesagt: Nein, das tun wir nicht. Wir haben auch mit Werner nichts getan. Der Herr Probst drängte sich näher an uns heran und sagte: Bei Werner habt ihr euch nicht geniert. Mir gegenüber geniert ihr euch. Vorsitzender: Hat er euch nicht schließlich Bedenkzeit gegeben? Zeugin: Ja, er sagte, wir sollen es uns überlegen. Vorsitzender: Was meinte wohl der Herr Probst? Zeugin: Das, was wir mit Werner getan haben sollen, sollten wir mit ihm tun. Vorsitzender: Hat nicht der Herr Probst euch schließlich ein Schriftstück vorgelegt, in dem ihr unterschreiben sollet, dass nichts geschehen sei? Zeugin: Ja. Vorsitzender: Habt ihr dies unterschrieben? Zeugin: Ja. Vorsitzender: Sagte nicht der Herr Probst, ihr glaubt wohl, ich wollte mit euch dasselbe machen wie Werner? Zeugin: Ja. Vorsitzender: Sagt er noch etwas? Zeugin: Er sagte, nachdem wir unterschrieben hatten, ihr wollt also nicht mit mir das tun, was ihr mit Werner getan habt. Wir wehrten aber beide wiederholt ab. Vorsitzender: Hast du das, was der Herr Probst von euch verlangte, als Unanständigkeit empfunden? Zeugin: Ja. Vorsitzender: Wurdet ihr darauf vom Herrn Probst entlassen? Zeugin: Jawohl. Die Zeugin bekundete ferner auf Befragen: Sie seien alsdann nach Hause gegangen und haben es zunächst der Frau Zimmermann erzählt. Vorsitzender: Hat euch der Probst gebeten, euren Eltern nichts zu erzählen? Zeugin: Jawohl, das hatten wir ihm auch versprochen. Vorsitzender: Hast du es deiner Mutter erzählt? Zeugin: Nein. Vorsitzender: Aber deiner ältesten Schwester hast du es erzählt? Zeugin: Jawohl. Vorsitzender: Was hat deine Schwester dazu gesagt? Zeugin: Sie sagte, der Herr Probst tut mir leid, denn es kann mit ihm schlimm gehen. Vorsitzender: Hast du darauf etwas erwidert? Zeugin: Ich sagte, du weißt noch lange nicht alles. Wenn du alles wüsstest, würdest du den Herrn Probst nicht mehr bedauern. Vorsitzender: Hat der Herr Probst zu euch gesagt, ihr habt mit Werner Vaterchens und Mutterchens gespielt? Zeugin: Jawohl. Vorsitzender: Wurdest du nicht nachher auf der Straße und in der Kirche behelligt? Zeugin: Ein Herr Brandt hat mich in der Kirche beschimpft. Vorsitzender: Du sollst in der Kirche geplaudert haben? Zeugin: Das ist unwahr. Vorsitzender: Bist du auch auf der Straße behelligt worden? Zeugin: Ich wurde auf der Straße von Knaben und Mädchen angespuckt und geschlagen. Vorsitzender: Hat er nicht auch die Handarbeitslehrerin Zimmer Vorhaltungen gemacht? Zeugin: Ja, Fräulein Zimmer hat gesagt, es ist alles Geschwätz, was gegen den Herrn Probst vorgebracht wird. Katharina Zimmermann verdiente angespuckt und auf den Mund geschlagen zu werden. Vorsitzender: Als euch der Herr Probst aufforderte, mit ihm dasselbe wie mit Werner zu tun, war da der Herr Probst aufgeregt? Zeugin: Ja, sehr aufgeregt. Vorsitzender: Hast du gesehen, dass der Herr Probst die Zimmermann aufs Sofa geworfen hat? Zeugin: Ja. Die Zeugin bekundete im Weiteren auf Befragen, sie habe, als der Probst sie auf dem Sofa berührt habe, mit dem Fuß auf den Fußboden gestampft. Oberstaatsanwalt: Wenn der Herr Probst dir bloß Vorhaltungen über dein Verhalten gemacht hätte, würdest du alsdann auch mit dem Fuß auf den Boden gestampft haben? Zeugin: Ja. Vorsitzender: Wenn dich der Lehrer wegen ungenügender Schularbeiten zur Rede stellte, würdest du alsdann auch auf den Fußboden stampfen? Zeugin: Nein. Vorsitzender: Das Aufstampfen mit dem Fuße ist von dir ein Ausdruck des Unwillens? Zeugin: Jawohl. Die Zeugin bekundete ferner auf Befragen, der Probst habe Katharina Zimmermann vielfach bei sich im Studierzimmer behalten. Die Zimmermann habe ihr erzählt, der Probst habe sie oftmals geküsst. Er habe die Zimmermann einmal gefragt, ob sie noch mehr Verehrer habe. Der Probst habe auch die Zimmermann einmal auf die Grimhildenbrücke bestellt. Der Vorsitzende rief alsdann Katharina Zimmermann vor. Vorsitzender: Hast du gehört, was deine Freundin gesagt hat? Zeugin: Jawohl. Vorsitzender: Ist das alles richtig? Zeugin: Jawohl. Oberstaatsanwalt: Bist du früher schon einmal von Herrn Probst geschlagen worden? Zeugin: Nein. Oberstaatsanwalt: Das war das erste Mal? Zeugin: Jawohl. Oberstaatsanwalt: Hast du etwas gegen den Herrn Probst? Zeugin: Nein. Vorsitzender: Hat dir vielleicht jemand gesagt, der Probst muss fort aus Worms, er muss bestraft werden? Zeugin: Nein. Oberstaatsanwalt: Bist du gern und oft in die Kirche gegangen? Zeugin: Ja. Oberstaatsanwalt: Als sich der Herr Probst aufforderte, zu unterschreiben, dass nichts geschehen sei, was dachtest du dir dabei? Zeugin: Der Herr Probst wollte nicht haben, dass das, was vorgekommen, bekannt werde. Oberstaatsanwalt: Da hat dich doch der Herr Probst aufgefordert, eine Unwahrheit zu unterschreiben, denn es ist doch in der Tat etwas vorgekommen. Der Herr Probst hat dich doch aufs Sofa geworfen. Zeugin: Ja. Vorsitzender zu Hedwig Schmidt: Hast du irgendwelchen Hass gegen den Probst? Zeugin: Nein. Vorsitzender: Deine älteste Schwester scheint sogar eine große Verehrerin von Herrn Probst zu sein? Zeugin: Ja. Vorsitzender: Hat dich etwa jemand aufgefordert, so auszusagen, damit der Herr Probst bestraft wird? Zeugin: Nein. Vorsitzender: Du kannst also vor Gott und deinem Gewissen versichern, dass alles, was du hier ausgesagt hast, der vollen Wahrheit entspricht? Zeugin: Jawohl. Es wurde darauf Witwe Schmidt, Mutter der Hedwig Schmidt, als Zeugin vernommen. Ihre Tochter habe ihr von dem Vorgange beim Probst nichts erzählt. Franz Werner habe oftmals in ihrer Wohnung verkehrt und ein unanständiger Verkehr zwischen Werner und ihrer Tochter sei ausgeschlossen. Es sei auch unwahr, dass Werner in ihrer der Zeugin Wohnung Katharina Zimmermann so gejagt habe, dass ein mit Wasser gefüllter Eimer umgefallen sei. Ihre Tochter sei ein sehr folgsames, wahrheitsliebendes und sittenreines Mädchen. R. A. Roth, Worms. Er sei auf Ersuchen des Probstes am Abend des 17. Januar bei der Vernehmung des Franz Werner zugegen gewesen. Dem Knaben wurde sein schriftliches Geständnis, dass er mit den beiden Mädchen Katharina Zimmermann und Hedwig Schmidt unanständigen Verkehr gehabt habe, dass sie Vaterchens und Mutterchens und Hochzeit gespielt haben, vorgehalten. Der Knabe sagte jedoch: Ich habe unterschrieben, es ist aber nicht wahr. Der Herr Probst war darüber sehr aufgeregt und sagte zu Werner: Hast du das Schriftstück nicht freiwillig unterschrieben? Da versetzte Werner: Ja, nachdem sie mich geschlagen haben. Ich habe dich doch aber bloß am Anfang geschlagen, versetzte der Herr Probst. Es ist aber nicht wahr, sagte Werner. Werner fiel im Laufe der weiteren Vernehmung in Ohnmacht. Er, Zeuge, habe dies jedoch für eine Komödie gehalten, denn der Knabe habe sich sofort wieder erholt. Oberstaatsanwalt: Wunderten Sie sich nicht, dass der Herr Probst die Sache bezüglich des unanständigen Verkehrs zwischen den Kindern so sehr tragisch nahm, so dass er Sie sogar als Rechtsbeflissenen hinzuzog? Zeuge: Der Herr Probst sagte, er müsse die Sache sehr ernsthaft behandeln, da er von Frau Zimmermann verdächtigt worden sei. Der folgende Zeuge, Kirchendiener Wiegand, war auch bei der Vernehmung des Franz Werner zugegen. Er schloss sich vollständig den Bekundungen des Vorzeugen an. Auf Befragen des Angeklagten bekundeten die beiden Mädchen übereinstimmend, der Probst habe am 17. Januar eine goldene Uhrkette getragen. Angeklagter: Ich versichere, meine Herren, ich habe niemals eine goldene Uhrkette, sondern stets eine Nickelkette getragen, das wird mir allgemein bestätigt werden. Wie man da behaupten kann, ich habe eine goldene Uhrkette getragen, ist mir unbegreiflich. Begreiflich sind mir aber alsdann die anderen Aussagen. Die Angeklagte stampfte bei diesen Worten mit dem Fuß heftig auf den Erdboden. Vorsitzender: Ihr hört, was der Herr Probst sagt. Er habe überhaupt niemals eine goldene Uhrkette getragen. Wenn ihr also bezüglich der Uhrkette die Unwahrheit gesagt habt, dann seien auch eure anderen Aussagen bezüglich des Vorganges auf dem Fußboden und auf dem Sofa unwahr. Beide Mädchen äußerten übereinstimmend, sie glauben, der Herr Probst habe eine goldene Uhrkette getragen. Die Vorkommnisse auf dem Sofa und so weiter seien wahr. Der Angeklagte behauptete darauf mit großer Lebhaftigkeit, er könne angesichts des ganzen Stundenplans unmöglich die Zimmermann am Montag bestellt haben. Es sei das auch schon deshalb ausgeschlossen, weil er die Zimmermann am Montagvormittag Lügnerin genannt und gesagt habe, schere dich fort. Die Zimmermann gab dies zu, sie blieb aber dabei, dass sie der Probst Montag bestellt habe. Die Schülerin Metzger bekundete auf Befragen, der Probst habe Montagmittag zu der Zimmermann gesagt, sie solle noch einmal die Tür aufmachen. Die Zimmermann sei darauf zu dem Herrn Probst ins Zimmer gegangen. Nach einer kurzen Pause rief der Vorsitzende nochmals Katharina Zimmermann und Hedwig Schmidt vor den Richtertisch und äußerte, Herr Probst, ich will Ihnen nun Gelegenheit geben, an die beiden Mädchen Fragen zu stellen. Angeklagter mit großer Heftigkeit: Ich habe bereits bei meiner ersten Vernehmung gesagt, es ist nicht wahr, dass ich die Mädchen unzüchtig berührt oder irgendwelche Unanständigkeiten begangen habe. Die ganze Geschichte muss auf einer Verwechslung oder einem Missverständnis beruhen oder die Kinder haben sich so hineingeredet, dass sie es schließlich selbst glauben. Ich war an diesem Tage über das Verhalten der Mädchen so sehr aufgeregt, dass die beschriebene Szene auf dem Sofa vollständig unmöglich ist. Ich kann mir nur erklären, dass die Mädchen entweder lügen oder dass ihnen etwas eingeredet worden ist, denn was die Mädchen hier ausgesagt haben, ist unwahr. Vorsitzender: Ihr hört, was der Herr Probst sagt. Es muss ein Missverständnis vorliegen. Er hat mit euch nicht Unsittlichkeiten begangen? Katharina Zimmermann: Doch, es ist wahr. Vorsitzender: Hedwig Schmidt, was sagst du dazu? Hedwig Schmidt: Es ist doch wahr. Vorsitzender: Habt ihr euch vielleicht besprochen, gegen den Herrn Probst etwas Unwahres zu sagen? Beide Mädchen verneinten das mit vollster Entschiedenheit. Oberstaatsanwalt: Es passiert euch nichts, wenn ihr jetzt erklärt, ihr habt gelogen. Es wäre eine furchtbare Sünde, die ihr bis in alle Ewigkeit schwer büßen müsstet, wenn ihr die Unwahrheit sagtet. Wenn also nicht alles wahr ist, dann ist es eure heilige Pflicht, das jetzt zu sagen. Beide Mädchen erklärten, sie haben die volle Wahrheit gesagt. Ein Beisitzer: Seid ihr vielleicht der Meinung, weil ihr am Anfang so ausgesagt, ihr dabei bleiben müsst? Zeuginnen: Nein. Beisitzer: Ist vielleicht nur ein Teil eurer Aussagen wahr? Zeuginnen: Nein, es ist alles wahr. Oberstaatsanwalt: Ihr hört, was der Herr Probst sagt. Es sei unwahr, was ihr gesagt habt. Ihr müsst euch irren. Katharina Zimmermann: Es ist doch wahr. Hedwig Schmidt: Es ist doch wahr. Auf Auffordern des Oberstaatsanwalts mussten die Mädchen nochmals eine Szene beschreiben, die aus Schicklichkeitsgründen auch nicht andeutungsweise mitgeteilt werden kann. Oberstaatsanwalt: Habt ihr euch den ganzen Vorgang, nachdem ihr mit euren Mitschülerinnen gesprochen, vielleicht so zurechtgelegt? Beide Mädchen verneinten das. Oberstaatsanwalt: Ich ermahne euch nochmals zu prüfen, ob ihr die Wahrheit gesagt habt. Solltet ihr gelogen haben, dann ist es eure Pflicht, das jetzt zu sagen. Noch ist es Zeit. Ich wiederhole, es wäre geradezu furchtbar, wenn ihr den Herrn Dompropst wahrheitswidrig belasten und ihn unglücklich machen würdet. Es ist jetzt noch Zeit. Habt ihr gelogen? Beide Mädchen erklärten, dass sie die volle Wahrheit gesagt haben. Angeklagter: Haben die Mädchen sich über die Sache mit den anderen Mädchen unterhalten? Die Mädchen verneinten das. Oberstaatsanwalt: Das ist aber doch sehr natürlich. Habt ihr wirklich mit den anderen Mädchen nicht über die Sache gesprochen? Die Mädchen gaben schließlich zu, einige Male mit anderen Mädchen über die Vorgänge gesprochen zu haben. Auf nochmaliges eingehendes Befragen blieben beide Mädchen dabei, die volle Wahrheit gesagt zu haben. Tünchermeister Scherer: Nach dem Vorfall habe der Vater Werner öfters die Familie Zimmermann besucht. Einige Schülerinnen bekundeten, Katharina Zimmermann habe ihnen erzählt, dass der Propst sie geküsst habe. Der Propst habe am Montagmittag, den 17. Januar, die Katharina Zimmermann aufgefordert, einen Augenblick zu ihm ins Zimmer zu kommen. Katharina sei aber nur einen Augenblick bei dem Herrn Propst im Zimmer gewesen. Frau Bayer: Zimmermann habe ja einmal geklagt, dass seine Tochter Katharina sich so sehr herumtreibe und abends nicht nach Hause komme. Schuhmachermeister Zimmermann bezeichnete das als unwahr. Er habe zu Frau Bayer nur gesagt, die Katharina sei ein großer Wildfang. Kaufmann Bielefeld: Als die Wormser Volkszeitung zum ersten Male den Fall Malzi an die Öffentlichkeit gezogen hatte, sagte er zu Zimmermann: Sie sollten sich schämen, solch öffentlichen Skandal zu machen. Zimmermann antwortete: Ich habe den Zeitungsartikel nicht veranlasst. Ich habe zu Zimmermann geäußert: Ich habe sogleich, als ich von der Angelegenheit hörte, gesagt, die ganze Geschichte ist unwahr. Ich glaube nicht daran. Ich kenne den Herrn Dompropst schon, als er noch Kaplan war. Ich habe selbst vier Mädchen, diese waren die Lieblinge des verstorbenen Dompropstes. Der hat sie oftmals gestreichelt. Herr Dompropst Malzi ist dagegen als ein Mann bekannt, der augenscheinlich für das weibliche Geschlecht kein Interesse hat. Das müssten geradezu Schlangen sein, die es vermögen, den Herrn Dompropst zu einer unsittlichen Handlung anzureizen. Der Herr Dompropst ist ein verschlossener Charakter und sieht sich nach weiblichem Geschlecht überhaupt nicht um. Ich wundere mich nur, dass er verhaftet worden ist. Oberstaatsanwalt: Die Verhaftung hat sich der Herr Propst selbst zuzuschreiben. Er ist verhaftet worden, weil er in dieser Sache Mädchen vernommen, also eine Verdunkelung des Tatbestandes versucht hat. Zeuge Bielefeld: In anonymen Briefen wollte man mich allerdings eines anderen belehren. Oberstaatsanwalt: Ein Anonymus schrieb, der katholische Oberstaatsanwalt Schmidt müsse durch den evangelischen Stichel, Untersuchungsrichter, ersetzt werden. Allgemeine große Heiterkeit. Frau Salowski: Sie habe, als sie von dem Vorgang hörte, sofort gesagt, das sei eine Lüge. Sie kenne den Propst zu genau. Sie habe schließlich ihrer Tochter den Umgang mit Katharina Zimmermann verboten, weil diese lügenhaft war. Die folgende Zeugin war die Handarbeitslehrerin Zimmer. Sie habe Katharina Zimmermann zur Rede gestellt, weil sie sich in der Kirche unmanierlich benommen habe. Dass die Schülerinnen aufgefordert habe, der Zimmermann ins Gesicht zu spucken und sie zu schlagen, sei vollständig aus der Luft gegriffen. Dienstmädchen Brück: Der Propst habe niemals eine goldene Uhrkette getragen. Angeklagter: Ich stelle mein ganzes Haus zur Verfügung, man wird keine goldene Uhrkette finden. Oberstaatsanwalt: Das ist bereits geschehen, Herr Propst. Angeklagter: Ich danke Ihnen, Herr Oberstaatsanwalt, von ganzem Herzen. Fräulein Muth: Sie habe am 17. Januar Fräulein Malzi, die Schwester des Dompropstes, besucht. Als sie herunterkam, habe sie heftiges Schreien und Schlagen gehört. Sogleich darauf sei der Dompropst aus seinem Zimmer getreten und habe gesagt, das ist eine sehr scheußliche Geschichte. eine Unsittlichkeit zwischen Knaben und Mädchen. Lehrer Gröninger: Die Sittlichkeitsverhältnisse unter der Wormser Schuljugend seien sehr schlimme. In den letzten Jahren seien vielfach zwischen Schülern und Schülerinnen Unsittlichkeiten begangen worden. Mehrfach haben auch Schülerinnen Lehrer bezichtigt, sich an ihnen unsittlich vergangen zu haben. Das habe sich aber stets als unwahr herausgestellt. Oberstaatsanwalt: Es ist ja bekannt, dass Mädchen in einem gewissen Alter in sexuellen Dingen eine große Fantasie an den Tag legen. Herr Lehrer, sind Sie nicht auch der Meinung, dass Gemeindeschüler und Schülerinnen, wenn sie die Schule verlassen, in sexuellen Dingen vollständig aufgeklärt sind? Zeuge: In Worms ganz bestimmt. Lehrer Regis: Es sei ihm aufgefallen, dass Katharina Zimmermann und Hedwig Schmidt, obwohl sie nicht in einer Klasse saßen, stets zusammengingen und sehr befreundet waren. Auf die Vernehmung aller anderen Zeugen wurde von allen Prozessbeteiligten verzichtet. Der Vorsitzende rief nochmals Katharina Zimmermann und Hedwig Schmidt vor den Richtertisch und ermahnte sie wiederholt eindringlichst zu bekennen, ob sie die Wahrheit gesagt haben. Die Mädchen erklärten beide, dass sie die volle Wahrheit gesagt haben. Ein Beisitzer: Habt ihr vielleicht übertrieben? Beide Mädchen verneinten und beteuerten, sie seien streng bei der Wahrheit geblieben. Der Vorsitzende erklärte darauf die Beweisaufnahme für geschlossen. Am vierten Verhandlungstage nahm das Wort zur Schuldfrage Oberstaatsanwalt Dr. Schmidt. Meine Herren, ich bin genötigt, die Anklage in vollem Umfange aufrechtzuerhalten. Am 20. Januar suchte Schuhmachermeister Zimmermann Herrn Dr. Fresenius auf. Zimmermann erklärte, er wolle nur sein Kind schützen und es in eine andere Schule versetzt wissen, um es gegen die Benachteiligung durch den Angeklagten zu schützen. Er erfuhr vom Schulkollegium, dass der Angeklagte sein Kind misshandelt und geküsst habe. Die Kreisschulkommission zitierte darauf das Kind, welches aussagte, der Angeklagte habe es geküsst, zur Lüge gegen die Mutter verleitet und schließlich die Unterschrift verlangt und sie unzüchtig berührt. Meine Herren, weder Kind noch Vater haben zunächst Strafantrag gestellt, da der Vater von den Vorfällen am 18. Januar noch keine Kenntnis hatte. Er war also kein Denunziant. Wenn Zimmermann die Folgen vorausgesehen, hätte er über die Misshandlung geschwiegen, wie früher über die Liebkosungen. Lediglich auf Initiative des Kreisamtes wurde die Untersuchung eingeleitet. Das Ergebnis dieser Untersuchung war nur Nachlaufen auf der Straße und so weiter, also Dinge, die, solange die Welt steht, zwischen jungen Leuten vorgehen. Mehr wusste auch der Angeklagte nicht und trotzdem legte er den Kindern die unsittlichsten Verdächtigungen nahe. Auch durch diese Vorhalte erfuhr der Angeklagte nichts. Darauf verhörte er den Werner. Durch suggestive Fragen suchte er ihn zur Bezichtigung der Mädchen und seiner selbst zu bringen. Trotz der falschen Vorhaltung, dass die Mädchen gestanden hätten, trotz der folgenden wiederholten Misshandlungen leugnete Werner. Erst zuletzt wurde zunächst mündlich ein Geständnis an Eidesstatt erzielt. Am Montag, also am selben Tage, behielt der Angeklagte die Zimmermann in der Schule zurück. Als diese nun auf die Bestellung mit der Schmidt zusammen zum Angeklagten kam, war letzterer über das Erscheinen der Zimmermann gar nicht erstaunt und begann sofort die Untersuchung, die in einer der modernen Anschauung direkt widerstrebenden Ermittlungsform geführt wurde. Es war ein Verbrechen, den Kindern derartige Abscheulichkeiten vorzuhalten. Auch bei dieser Untersuchung erzielte der Angeklagte mit seinen Mitteln Erfolg. Als darauf das Kind widerrufen wollte, wandte er wieder ein Mittel ein, das jeden Polizeibeamten unbedingt ins Zuchthaus bringen würde. Ferner spricht für die Wahrheit der Kinderaussagen besonders der dauernde Widerspruch gegen ihren Seelsorger. Es mangelt aber auch jede tatsächliche Unterlage für die Beschuldigungen. Nach meinem Eindruck von Frau Schmidt und den Kindern glaube ich nicht, dass dort im Hause solche Dinge vorgehen konnten. Ferner ist es auffallend, dass den Kindern unbedingte Verzeihung versprochen und Schweigen gegen die Eltern sogar auferlegt wurde. Das ist ein merkwürdiges Verfahren, nachdem vorher ganz in der Natur des Menschen begründete Dinge so aufgebauscht worden waren. Darauf wurde der Dank für diese Milde in Küssen und so weiter gefordert. Was die Misshandlung des Werner betrifft, so ist Misshandlung kein kirchliches Disziplinarmittel. Auch hatte der Angeklagte kein Züchtigungsrecht. Überhaupt war die Züchtigung nicht als Strafe für ein begangenes Unrecht, sondern als Zwang zur Erpressung eines Geständnisses bestimmt. Das Mittel der Gewalt ist nie erlaubt, auch wenn der Zweck noch so zulässig ist. Nicht minder rechtswidrig, nach § 223 ist die Misshandlung der Zimmermann. Der Angeklagte ist als Religionslehrer staatlicher Beamter. In Ausübung dieses Amtes hat der Angeklagte gehandelt. Daher hat der Angeklagte ein gewisses Züchtigungsrecht der Zimmermann gegenüber. Allein er hat sie misshandelt, zumal er die durch das Geschlecht der Schülerin gebotene Rücksichten außer Acht ließ. Ferner ist zu bemerken, dass solche schlüpfrigen Dinge nie allein ohne Zeugen zu verhandeln sind. Der Angeklagte ist bisher unbescholten, sein Stand legt ihm Pflichten auf, die er bisher nie verletzt hat. Die Anklage beruht allerdings im Wesentlichen auf unbeeidigten Aussagen. Jedoch dürfen wir die beeidigten Aussagen nicht in den Wind schlagen. Gegen Frau Zimmermann liegt nichts vor. Sie hat das Regiment in ihrem Hause und begreiflich ist es, dass sie gegen den Angeklagten ausfällig wurde. Im Übrigen aber macht sie durchaus einen glaubwürdigen Eindruck. Ebenso gibt das ganze Auftreten der Frau Werner die Garantie absoluter Wahrheit. Auch Frau Schmidt genießt das beste Ansehen. Ebenso ist Herr Zimmermann glaubwürdig. Dass er sein Kind so schlecht gemacht haben soll, wie eine Zeugin behauptet, ist undenkbar. Ich komme jetzt zu den Hauptzeugen, den Mädchen Schmidt und Zimmermann. Sie haben verschiedene Charaktere, die eine lebhaft, temperamentvoll, die andere ruhig, bestimmt und überlegend. Die Zeugin Zimmermann hat einen ausgezeichneten Eindruck gemacht. Die Schmidt ist nicht minder zuverlässig. Beide haben gute Schulzeugnisse und gingen fleißig zur Kirche. Die Beschuldigungen der Unsittlichkeit gegen die Zimmermann sind abgebröckelt. Von all den Liedern ist nichts hängen geblieben als der eine Spruch: O Mensch, bedenk. Wenn die Zimmermann eine Zeugin bittet, sie nicht Lügnerin zu heißen, so ist zu erwägen, wie sie in Worms verfolgt wurde. Darauf erörterte der Oberstaatsanwalt die Belanglosigkeit der unsicheren Angaben über die Kleidung des Angeklagten an dem fraglichen Tage und fuhr fort: Man kann keine Sinnestäuschung annehmen, es wäre nur eine direkte Lüge möglich. Entweder satanischer Hass oder Sucht nach Romantischem könnten die Gründe dafür sein. Letzteres ist hier ausgeschlossen, da dann Übertreibungen und Ungeheuerlichkeiten vorgebracht worden wären. Dieses aber ist bei den Darstellungen der Kinder nicht der Fall. Sie fabulieren nichts. Auch die Beweggründe für das Handeln des Angeklagten sind so von den Kindern wiedergegeben, dass sie sie nicht erfunden haben können. Auch der Verlauf der Vorfälle ist glaubwürdig geschildert. Zur Persönlichkeit des Angeklagten ist zu sagen, er ist aufgeregt, aufbrausend und gewalttätig. Wir wissen auch, dass er sich schon früher der Zimmermann gegenüber vergessen hat. Nur wer sich zu fürchten hat, bestellt seine Schülerin zur Zusammenkunft, anstatt der Nachrede offen entgegenzutreten. Ferner hat der Angeklagte die Untersuchung nicht ehrlich geführt. Kommt dann noch die Grausamkeit zur Wollust, so ist der Grund für derartige Handlungen gegeben. Da also die Tat psychologisch verständlich ist, so ist auch der Wert der Zeugenaussagen erhöht. Ferner decken sich die Angaben der Zeugin mit denen des Angeklagten und wo zuerst eine Verschiedenheit war, behielten die Kinder recht. Meine Herren, nach alledem halte ich den Angeklagten in allen Punkten für schuldig. Der Schlüssel für die Tat des Angeklagten liegt darin, dass er durch die eingehende Erörterung der schlüpfrigen Dinge aufgeregt allmählich zum Äußersten kam. Gegen Versuchungen des Fleisches hilft kein geistlich Gewand. Ich bemitleide den Angeklagten, aber das Gesetz kennt kein Mitleid. Betreffs der Bittgottesdienste ist noch zu sagen, dass sie auf die Zeugnisse und Meinungen der Beteiligten suggestiv einwirkten. Der Oberstaatsanwalt beantragte darauf wegen der Misshandlung des Werner 20 Mark Geldstrafe, wegen der Misshandlung der Zimmermann 100 Mark, sodann unter Zubilligung milderner Umstände wegen Sittlichkeitsvergehen eine durch den Gerichtshof zu beschließende angemessene Gesamtstrafe. Es kommen in Betracht die Paragraphen 223, 240, 147 Absatz 1, 176 Absatz 3 und 43 des Strafgesetzbuchs. Verteidiger Herr Jr. Dr. Schmidt. Meine Herren, Herr Probst war und ist allgemein geachtet, Selbst ein evangelischer Pfarrer hat neulich von der Unschuld des Herrn Probstes überzeugt behauptet, wenn er verurteilt wird, so wird er ein Opfer seines Berufes. Ich beziehe mich zunächst auf den zweiten Punkt der Anklage, Misshandlung der Zimmermann. Ich bestreite, dass dem Angeklagten die Beamtenqualität zukommt. Er bezieht keine Vergütung für Erteilung des Religionsunterrichtes, auch untersteht er nicht der Schuldisziplin. Der Angeklagte hat als Pfarrer gehandelt. Somit bleibt nur die Körperverletzung übrig. Allein der Angeklagte hatte das Züchtigungsrecht im Falle Zimmermann nicht überschritten, da er sie wegen des Lügens bestrafen wollte. Der Angeklagte hat im besten Glauben bei seiner Untersuchung gehandelt. Es muss also Freisprechung in diesem Falle erfolgen. Ich komme zur Misshandlung des Werner. Betreffs der Fragen in suggestiver Form ist zu sagen, dass bei Vernehmungen von Kindern immer die Fragen auf die Zunge gelegt werden müssen. Suggestive Fragen setzen aber Kenntnis des Gegenstandes voraus. Dies ist bei vielen Fragen des Angeklagten nicht zutreffend. Ferner, wenn Werner auf die Frage, wie habt ihr denn das genannt, geantwortet hat, Vaterchens und Mutterchens, so ist damit bewiesen, dass die Untersuchung nicht suggestiv geführt wurde. Nun hat der Angeklagte gewiss bei seinem Verhör nicht wie ein Jurist gehandelt, aber selbst ein Jurist hätte auf obige Antwort angenommen, er habe es mit einem Geständnis zu tun. Betreff der Ohrfeigen ist zu sagen, es ist nicht erwiesen, dass sie den Zweck hatten, einen Zwang auszuüben. Der Angeklagte behauptet, er habe Werner nur wegen der Lügen geohrfeigt, was letzterer nicht bestritten hat. Demnach liegt keine Körperverletzung vor, auch Bedrohung und Anwendung von Gewalt fällt damit fort. Auch behauptet der Angeklagte, er war überzeugt, im Einverständnis mit den Eltern zu handeln. Diese Behauptung ist ebenfalls nicht widerlegt worden. Selbst wenn Probst Malzi darüber sich im Irrtum befunden hätte, so könnte er auch wegen dieses tatsächlichen Irrtums keine Bestrafung eintreten. Selbst wenn Werner mehr als zwei Ohrfeigen bekommen hat, ist das Züchtigungsrecht nicht überschritten worden. Ferner ist Werner durchaus unglaubwürdig. Die Art seiner Bekanntschaft mit der Schmidt hat er hier unwahr geschildert. Nicht aus falscher Scham leugnet er die Kenntnis der geschlechtlichen Dinge, sondern aus Lügenhaftigkeit. Auch seine Erziehung war nicht gut. Der größte Beweis seiner Unglaubwürdigkeit ist sein Verhalten nach der angeblichen Misshandlung. Er hat geschwiegen. Auch seine Unterschrift ist nicht die eines Gezwungenen. Seine erste Aussage ist also richtig, dass der Probst keinen Zwang ausgeübt hat. Auch zeigte Werner seine Gesinnung in den unerbietigen Äußerungen gegen den Probst. Auf das Zeugnis eines solchen Menschen ist ein unbescholtener Mann nicht zu verurteilen. Wenn ich die Vorfälle vom 18. Januar erörtere, so betone ich, dass der Probst guten Glaubens an die Untersuchung herangetreten ist. Dies wird auch durch die Aussage des Fräuleins Muth bestätigt. Ich will die Aussagen der Mädchen als wahr gelten lassen und dann zeigen, dass aufgrund dieser Aussagen keine Verurteilung möglich ist. Meine Herren, die absichtliche Erregung des Geschlechtstriebes ist nicht ausreichend, sondern die unzüchtige Handlung muss durch körperliche Berührung zum Ausdruck kommen. Im vorliegenden Falle ist nicht das Geringste erwiesen. Keines der Mädchen ist im geringsten körperlich berührt worden. Keine Entblößung hat stattgefunden, das Berühren am Kleid entbehrt der Beziehung zum Geschlechtlichen und enthält keine gröbliche Verletzung. Ferner ist die Aufforderung, mit dem Probst dasselbe wie mit dem Werner zu machen, objektiv betrachtet, ohne Beziehung des Geschlechtlichen. Also eine objektiv unzüchtige Handlung liegt nicht vor. Subjektiv wird wollüstige Absicht verlangt. Ich lege kein Gewicht darauf, ob der Probst früher das Mädchen geküsst hat. Ich und auch der Probst erklären, dass dieser Vorfall verwerflich und ungerechtfertigt war. Also, alle äußeren Umstände sprechen gegen eine Absicht des Angeklagten. Meine Herren, im Zweifel muss die für den Angeklagten günstige Meinung gewählt werden. Ferner sind viele Aussagen der Mädchen unglaubhaft, besonders die, welche auf eine wollüstige Absicht hinziehen. Die Art, wie die Zimmermann das Legen auf das Sofa erzählt, ist physisch unmöglich. Auch ihren Schrei hat niemand gehört. Ebenso ist die Erzählung von der goldenen Uhrkette eine Erfindung, also gerade ein Beispiel der Fantasiegebilde. Die Kette existiert nur in der Einbildung der Zimmermann, meine Herren. Für mich ist die Annahme ausgeschlossen, dass die Kinder zur Unterzeichnung des Schriftstückes gezwungen wurden. Ferner sind die Schmidt und Zimmermann auch nicht so einwandfreien Charakters. Kinder in solchem Alter sind am gefährlichsten als Zeugen. Ferner bin ich der Meinung, dass der Angeklagte vielleicht gesagt hat, nun zeigt mir, was ihr mit Werner gemacht habt. In der Wut, in der der Probst war, ist es begründet, dass er das vergessen hat. Meine Herren, wenn meine Ausführungen richtig sind, so ist eine Verurteilung unmöglich, zumindest fällt das subjektive Moment fort, der Angeklagte kann also höchstens wegen Beleidigung verurteilt werden. Der Verteidiger schloss mit dem Antrage, den Angeklagten freizusprechen. Oberstaatsanwalt: Das subjektive Moment liegt in den Worten des Probstes. Bei dem Werner war es keine Sünde? Neigung zum romantischen Übertreiben ist im Pubertätsalter vorhanden, aber hier war davon nichts zu merken. Hier sind einfache Tatsachen, deren kriminelle Tragweite den meisten Leuten unbekannt ist. Auch wäre ohne reale Grundlage ein so stetiges Festhalten bei der Aussage ganz unmöglich. Der Angeklagte ist als Beamter anzusehen, da der Religionsunterricht unter Aufsicht der Staatsbehörde geschieht. Meine Herren, der katholische Geistliche hat ebenso wenig Züchtigungsrecht wie der evangelische. Dass der Vater des Werner dem Probst das Züchtigungsrecht erteilt hat, ist nicht richtig. Denn der Probst hat den Knaben vor der Zusammenkunft mit dem Vater gezüchtigt. Meine Herren, sollten Sie nur tätliche Beleidigung annehmen, so unterwerfe ich mich Ihrem Urteile. Der Angeklagte ist ein sympathischer Mann. Ich wiederhole, ich bemitleide ihn. Aber die roten Lippen der Zimmermann sind die Korallenklippen, an denen er gescheitert ist. Der Verteidiger bestritt wiederholt, dass das subjektive Moment festgestellt sei. Er wies im Weiteren auf die furchtbaren Folgen hin, wenn bei dem Angeklagten wollüstige Absicht angenommen werde. Daraufhin nahm der Angeklagte das Wort. Meine Herren Richter, ich bin unschuldig. Ich bin nicht geflohen. Ich hatte die edelsten Absichten, sehr erregt. Meine Herren Richter, seien Sie vorsichtig mit den Kinderaussagen. Ich könnte einen Eid ablegen, dass ich nie eine goldene Uhrkette gehabt habe. Die Kinder hassten mich, weil ich die eine geschlagen, der anderen ihren Liebling Werner angegriffen habe. Ich bin kein Nero an Grausamkeit, weinend, und ich bin auch kein Nero an Lüsternheit. Ich war bei der Untersuchung gegen Versuchung geschützt durch meine Pflicht. Lassen Sie mein bisheriges Leben für mich sprechen. Die Arbeit war mein ganzes Leben lang meine Freude. In der ganzen Stadt Worms ist außer den beiden Mädchen niemand, der mir Übles nachsagen kann. Ich bin unschuldig. Der Angeklagte versicherte im Weiteren, dass er über seine Verhaftung sich nie abfällig geäußert habe und schloss mit der nochmaligen Beteuerung, dass er unschuldig sei. Nach etwa 1,5-stündiger Beratung des Gerichtshofes wurde die Öffentlichkeit hergestellt. Der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Zimmermann, verkündete unter gespanntester Aufmerksamkeit der vielen Zuhörer folgendes Urteil. Der Gerichtshof erachtet es als erwiesen, dass am 17. Januar der Angeklagte den Fritz Werner wiederholt wegen der vermeintlich verlogenen Aussagen betreffs des Verkehrs mit den Mädchen geohrfeigt hat. Werner hat über diese Körperverletzung beunruhigt zu allem Ja gesagt. Als erwiesen erachtet ist somit, dass der Angeklagte sich der Körperverletzung des Werner schuldig gemacht, um ihn durch Zwang zu einer Aussage zu nötigen. Daher wird nach § 223 und in idealer Konkurrenz mit § 240 des Strafgesetzbuchs die Strafe verhängt. Das Gericht ist der Ansicht, dass der Angeklagte kein Züchtigungsrecht über Werner hatte, er war auch nicht von den Eltern dazu ermächtigt. Nicht erwiesen ist, abgesehen von der Gewalt, dass die Niederschrift unter Zwang erfolgt ist. Der Angeklagte ist daher mit 100 Mark Geldstrafe im Unvermögensfalle mit 10 Tagen Gefängnis zu bestrafen. Die Misshandlung der Zimmermann ist als erwiesen erachtet, und zwar ist der Angeklagte hier als Pfarrer handelnd angesehen worden. Daher fällt die Frage der Beamtenqualität fort. Da ihm als Seelsorger keine Züchtigung erlaubt war, so ist er nach § 223 mit Rücksicht des Verhaltens der Zimmermann, durch das er erregt war, mit 50 Mark Geldstrafe eventuell mit 5 Tagen Gefängnis zu bestrafen. Ferner ist es als erwiesen erachtet, dass die Zimmermann vom Angeklagten in dessen Wohnung bestellt worden war, in der dann auf die Kinder von dem Angeklagten eingewirkt wurde, das betreffende Schriftstück mit es ist wahr, zu unterzeichnen. Trotz des Leugnens des Angeklagten ist als erwiesen anzusehen, dass die Kinder die reine Wahrheit gesagt haben. Bewegung. Es ist zweifellos erwiesen, dass der Angeklagte die Zimmermann verschiedene Male geküsst und zum Lügen gegen die Mutter angehalten hat und dass die Kinder die Erklärung, dass ihnen nichts geschehen sei, unterzeichnet haben. Diese Erklärung hatte nur Sinn, wenn etwas vorgefallen war. Das ganze Verhalten des Angeklagten hat das Gericht zu der Überzeugung gebracht, dass die Kinder die Wahrheit gesagt haben, zumal sie trotz aller Vorbehalte bei ihren Aussagen geblieben sind. Das Gericht ist der Meinung, dass eine objektiv unzüchtige Handlung vorliegt. Ferner ist auch das subjektive Moment als vorhanden erachtet worden. Der Angeklagte musste daher auch aufgrund der Paragraphen 174 Absatz 1 und 176 Absatz 3 des Strafgesetzbuches bestraft werden. Der Gerichtshof hat jedoch dem Angeklagten mildernde Umstände nicht versagt. Im Namen des Großherzogs hat daher der Gerichtshof den Angeklagten Dompropst Malzi der Vornahme unsittlicher Handlungen mit seinen minderjährigen Schülerinnen sowie der vorsätzlichen körperlichen Misshandlung in idealer Konkurrenz mit Nötigung für schuldig erachtet und deshalb auf eine Gesamtstrafe von einem Jahre Gefängnis und 150 Mark Geldstrafe erkannt. Nach den gesetzlichen Bestimmungen waren auch dem Angeklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Ende von Abschnitt 49. Aufgenommen von Welfenelfe.